hab ganz gut getroffen. Ihr geht auf die Straße raus. Flasche fliegen, Wichser raus. Deutschland, ich hasse dich. Deutschland, wirst du leben ich. Deutschland, ich hasse dich. Deutschland, du klein kriegst du's nicht. Langsam werden Leute wach. Und es hört sich über Krach. Und dann kommen die Bollen an. Und du weißt, jetzt bist du dran. Deutschland, ich hasse dich. Deutschland, wirst du leben ich. Deutschland, ich hasse dich. Deutschland, noch dein kriegst du's nicht. Aber jetzt in die Wanne rein. Und zur Wache ist das fein. Kriegt wer zu Fresse voll. Ab ins Katzen ist das toll. Deutschland, ich hasse dich. Deutschland, wirst du leben ich. Deutschland, ich hasse dich. Deutschland, du klein bist du mich nicht. Du gehst schon auf fotografieren und mit richtigen Fragen agiert. Komm dich jetzt nochmal noch an. Steck dich in das schöne Lager dann. Deutschland, ich hasse dich. Deutschland, wir sind lebendig. Deutschland, ich hasse dich. Deutschland, du klein bist du mich nicht.